Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit einem Gespräch über die Digitalisierung der Gesellschaft. Kurzer Rückblick. Vor zwei Wochen sagte die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann in der Paulskirche in Frankfurt: Während das Druckzeitalter und die analoge Fotografie noch auf Werte wie Wahrheit, Überprüfbarkeit, Evidenz geeicht waren, ist im digitalen Zeitalter der Datenmanipulation Tür und Tor geöffnet. Zugleich veröffentlicht der Soziologe Dirk Becker dieser Tage ein Buch mit dem Titel 4.0 oder Die Lücke, die der Rechner lässt. Dirk Becker trafen wir hier im Berliner Studio und wenn man ihn danach fragt, wie er als Soziologe auf die digitalen Bedingungen der Gegenwart schaut, dann gerät man zunächst in ein Gespräch über die großen vier Medienepochen der Menschheitsgeschichte. Jetzt kommen wir zu meinem nicht nur persönlichen und privaten, sondern soziologischen Interesse an Digitalisierung. Genau, und wir wollen wissen, wie Sie auf Digitalisierung gucken. Und da ist der springende Punkt der, dass Digitalisierung, das heißt die Verwendung von elektronischen Apparaten aller Art, für mich von derselben tiefgreifenden Bedeutung für gesellschaftliche Strukturen, auch die gesellschaftliche Kultur ist, wie zuvor die Einführung des Buchdrucks. Davor die Einführung der Schrift und davor die Einführung der Sprache. Das heißt, wir reden im Anschluss an Marshall McLuhan und einige andere, auch Friedrich Kittler, wir reden von vier Medienepochen der Menschheitsgeschichte. Die jeweils unfassbar lang waren. Die jeweils also uns immer kürzer werden. Die Sprache ist vor circa, man weiß es nicht genau, man kann es nur so am Entstehen von großen Schädeln bzw. Gaumenstrukturen abschätzen, so 30.000, 40.000 Jahre vor Christus. Auf die Erde hinuntergekommen. Es gibt diesen schönen Satz von William Burroughs: Language is a virus coming from outer space. Sprache ist ein Virus, der uns aus dem All ereilt hat, weil es so grundstürzend war. Nicht nur von Angesicht zu Angesicht, körperlich mit anderen, mit dem Gegenüber zu tun zu haben, sondern plötzlich Worte zu hören, von denen man nie genau weiß, worauf sie sich beziehen. Ich nenne das das Referenzproblem der Sprache. So grundstürzend war, dass darauf die Urhorden, wenn ich so sagen darf, sich in Stammesgesellschaften organisieren mussten, die die wesentliche Aufgabe hatten, dieses Problem und seine eigene Lösung des Problems, nicht die Sprache überhaupt erst in Formen zu bringen. Damit nicht jeder zu jedem Zeit gegenüber jedem sagt, was ihm so in den Sinn kommt, musste das ja kontrolliert werden. Also 1.0, circa 30.000, 40.000 Jahre her, die Sprache, genau. Mündlichkeit, Oralität. Genau, Oralität. Dann haben wir vor circa 8.000 Jahren das Auftauchen der Schrift. 2.0. Wesentlich dann vor allem so vor circa 5.000 Jahren, 4.000 Jahren die alphabetische Schrift. Ja, die Voraussetzung dafür, dass die mündlich fließende, an unseren Ohren vorbeifließende Sprache feststeht, angeschaut werden kann. Der Begriff der Analyse, ja, des zergliedernden Anschauens, kommt daher bei den alten Griechen. Und die Gesellschaft explodiert im Zeithorizonte. Ja, weil zu schreiben heißt, lesen zu können, was man gestern aufgeschrieben hat. Aufzuschreiben, was man morgen lesen muss, sodass plötzlich Begriffe wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft überhaupt nötig wurden. Es gab wieder eine neue gesellschaftliche Struktur, die sogenannte stratifizierte, also in sozialen Schichten organisierte antike Hochkultur, die diese Herausforderung des neuen, mit Luhmann formuliert, des neuen Überschusssinnes, mehr Zeichen, mehr Symbole, als je aktuell verarbeitet werden können, zu bannen hatte. Stratifiziert heißt geschichtet, also übereinander und so. Und das gab es vorher nicht, bevor es keine Schrift gab? Das gab es nicht in diesem Ausmaß der Unterscheidung von Adel und Volk zum Beispiel. Es gab natürlich Häuptlinge, es gab Hierarchien, es gab auch Paläste. Es gab auch Reiche, in denen eine starke Stratifikation ja zumindest sich andeutete. Schichtung, ne? Also eine stabile Ordnung von Schichten in der Gesellschaft, die wesentlich darüber funktioniert, dass man in diese Schichten hineingeboren wird und sie nie verlassen kann. Das ist ja das sozusagen Dramatische an der sozialen Schichtung, dass man qua Geburt definiert wird. Und das ist das, was die moderne Gesellschaft dann gesprengt hat und indem sie den Begriff des Individuums erfunden hat, das gleichsam quer durch die Schichten, die es immer noch gibt, aber nicht mehr mit dieser Bedeutung seinen Weg finden kann. Dann kommt 3.0. 3.0. Ja, also eine 3.0 ist insofern eine aufregende Geschichte, weil 3.0 mit der Einführung des Buchdrucks verantwortlich war für die Entstehung der modernen Gesellschaft. Ja? Okay, aber wichtige Unterscheidung. Schriftlichkeit ist was anderes als Buchdruck. Richtig. Das fällt für uns ja heute fast in eins. Ja, weil mit dem Buchdruck werden nun die Schriften, und das sind Bücher, das sind Zeitungen, das sind Flugblätter, das sind Geldscheine, Das sind Akten in Behörden. Das sind auch Zeugnisse in Schulen. Das ist die Bibel. Die Bibel gehört auch dazu. Schönerweise hat ja Gutenberg seine erste Druckmaschine erfunden, um die Bibel massenhaft zu verbreiten. Ja, das hat man für Blasphemie gehalten, weil die Bibel gehört in die Hände von Priestern und nicht in die Hände des Volks. Und man hat gedacht, na gut, vielleicht können wir die schädlichen Folgen des Buchdrucks eindämmen, indem wir nur die Bibel verbreiten. Und damit hat man festgestellt, nein, es eignet sich auch für die Verbreitung anderer Schriften. Es gibt die sogenannten Humanisten dann im 15. und 16. Jahrhundert. Das sind die Content Provider des Buchdrucks. Ja, so würde man das heute formulieren. Und der Trick daran ist, dass jetzt mit natürlich zunehmender Alphabetisierung, das hat wieder ein paar Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert, jeder zu jedem beliebigen Sachverhalt sich im Buchdruck informieren kann über gewünschte oder nicht gewünschte Zustände des Gartenbaus, der Demokratie, Investitionsrechnung, Schulverfassung, was auch immer. Mit dem Ergebnis, dass jeder, weil er gelesen hat, und jede natürlich genauso, jeden anderen zu jedem denkbaren Zeitpunkt kritisieren kann. Die moderne Buchdruckgesellschaft ist eine Kritik, in der jeder jeden jederzeit kritisieren kann und man das sogar aushalten muss. Warum? Weil man es nachgucken kann. Weil die anderen gelesen haben und einfach drauf losplappern. Ich meine, bei Kant gibt es diesen schönen Aufsatz, was heißt Aufklärung? Und da gibt es auch den ersten zwei Seiten dieses Erschrecken. Was machen wir, wenn diese Privaten, also diese Menschen, die in ihren Stuben sitzen und die man nicht kontrollieren kann, alle lesen, irgendwas lesen, keine Möglichkeit haben zu überprüfen, was daran wahr oder falsch ist, aber trotzdem auf den Marktplatz gehen oder sonst wohin gehen und verkünden, was sie sich nun da aufgrund des Gelesenen durch den Kopf haben gehen lassen. Das sind also exakt diese Privaten nach meiner schummrigen Erinnerung, die Öffentlichkeit herstellen. Ja, also die Privaten sind das, die das Öffentliche machen. Genau, das ist dann die emphatische Beschreibung sozusagen der Wünschbarkeit des eigentlich unerträglichen Zustands. Das passt eigentlich ganz gut zu einer Öffentlichkeit, die auch geprägt ist von einem Phänomen wie Twitter oder anderen sozialen Medien, wo der Witz ja auch darin besteht, dass ich alleine in meiner Kammer stehe und raushaue Sachen in die Öffentlichkeit und das möglicherweise, wie heute oft beklagt wird, mit größerer Hemmungslosigkeit als in anderen Kontexten, als im Salon etwa. Ja, jetzt müssen wir zunächst sagen, dass die klassische Öffentlichkeit des Bürgertums ein Kontrollmedium gewesen ist. Kant hatte sich tatsächlich in dieser Schrift, was heißt Aufklärung, vorgestellt, dass man Gelehrte, die gelesen haben, nur dann reden lassen sollte, wenn ein zweiter Gelehrter im Raum ist, damit der zweite den ersten kontrollieren kann. Ja? Was natürlich niemand vorhersehen konnte, war, dass die Leute, die Zeitungen lesen, von den Zeitungen selbst kritisiert werden, beziehungsweise von anderen Leuten kritisiert werden, die auch Zeitungen gelesen haben. Das ist ein Prozess, der im Verhältnis zu dem, was wir heute erleben, Zeit braucht. Mindestens einen ganzen Tag, ja, bis sozusagen jeder seine Zeitung gelesen hat und jeder damit in Kneipen oder in Salons oder sonst wo in Cafés hervortritt. Ergebnis ist aber, dass das, was in den Zeitungen steht und das, was in den Büchern gedruckt wird, auf hochgradige Weise von Autoritäten, dem Redakteur, dem Autor etc. kontrolliert werden konnte. Es war vieles möglich, aber nicht alles. Die Situation, in der wir heute sind, ist, dass, wie man ja oft auch gar nicht mehr kolportierend sagt, der Stammtisch in die allgemeine Öffentlichkeit verlängert wird und man unkontrolliert jeden x-beliebigen Kommentar, der irgendjemand irgendwo durch den Kopf geht, als Posting auf den Plattformen dieser Welt wiederfindet. Das ist eine andere Situation, weil es die Autoritäten, die akzeptierten Meinungen, die Kanäle, in denen gebündelt werden kann, was gebündelt werden muss, nicht mehr gibt. Ich würde die Unterscheidung privat-öffentlich, die ich für wichtig halte, trotzdem nicht übertreiben. Ja, weil sobald man es mit irgendeinem Medium, Sprache, Schrift, Buchdruck, Elektronik zu tun hat, hat man es immer schon mit öffentlichen Effekten zu tun und mit der großen Schwierigkeit, sich überhaupt aus der Wirksamkeit in der Öffentlichkeit, das beginnt ja in der Straße, das beginnt ja quasi am eigenen Abendbrottisch, zurückzuziehen in irgendetwas, was wir dann private Kammern nennen, um vorzubereiten, wie wir in dieser Öffentlichkeit wirken. Also wenn jemand sich überlegt, was er sagt im nächsten Moment, ist er bereits privat und öffentlich zugleich unterwegs. Und tatsächlich ist ja für diese Epoche des Buchdrucks auch charakterisierend, dass man etwas Haltbares hat. Also man kann nicht einfach nur wie in der mündlichen Epoche sagen, ich habe irgendwas gesagt und so weiter und andere Dinge behaupten oder eben einfach Sachen so flüssig weiterdrehen, sondern es gibt eine größere Haltbarkeit und Nachprüfbarkeit in der Epoche. Ja, eine Nachlesbarkeit, eine Kommentierbarkeit. Ja. Ja, zum ersten Mal auch die Idee, dass Bücher besser werden, je jünger sie sind und nicht unbedingt schlechter werden, wie man es in der Antike gedacht hat. Mit jeder Abschrift werden neue Fehler gemacht. Aber immerhin, die Verbesserbarkeit lebt von der Kommentierbarkeit und Kommentierbarkeit ist eine Form von kritischer Kontrolle. Wann wird das datiert, diese Epoche des Buchdrucks 3.0, Menschheitsepoche 3.0? Tatsächlich mit dem Auftauchen der beweglichen Lettern, das wäre der sichtbarste, der stärkste Moment, also 1520 und endet Ja, vielleicht in 30, 40 Jahren. Also wir stecken natürlich noch mittendrin. Ja, es gibt keine harten Cuts. Man kann nicht sagen, Oktober 1873 begann die nächste Gesellschaft, also die Computergesellschaft, sondern diese vier Medienepochen überlagern sich gegenseitig. Wir haben es ja immerhin, das merkt man ja in unserem Gespräch, wir haben es immer noch mit dem Problem der Sprache zu tun. Was, absolut. Ja, wer meint was, wenn er welches Wort verwendet? Meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, nachdem Sie 4.0 ausgeführt hätten, wo sortiere ich eigentlich Radio ein oder das, was wir gerade machen? Denn wir sind zugleich völlig im Mündlichen, also ein Gespräch, das man exakt so, wie es geführt ist, eben nicht nachlesen kann. Und keiner weiß, was im Laufe dieses Gesprächs exakt passiert vorher, sondern man muss es erleben. Wenn man das so historisch zuordnet, Menschheitsepoche 1.0, die uns bereits seit 30.000 Jahren umfasst. Auf der anderen Seite mündet das Ganze in eine digitale Datei. Also Radio ist eindeutig bereits 4.0. Es ist ein elektronisches Medium, elektronisch deswegen, weil es seine eigenen Schaltungen selbst, das heißt technisch, kontrollieren kann. Es ist Medium der Massenverbreitung, der Verbreitung von Kommunikation an denkbar jedermann, wenn auch in dieser berühmt immer wieder besprochenen Einkanal- bzw. Einbahnstraßenform. Ja, im Moment kann uns kein Hörer unterbrechen bei dem, was wir hier an schönen Ideen verbrechen, hätte ich fast gesagt. Nur ich kann Ihnen ins Wort fallen. Genau, Sie können das tun. Man muss es so sagen, ich glaube, das Radio ist noch sehr stark davon geprägt, dass es sich vorkam lange Zeit wie eine Übersetzung von schriftlichen Produkten in eine Form von Zeitung, also Verzeitlichung, die nun nicht auf dem Papier, sondern im Medium des Äther stattfindet. Ja, und es ist erst ganz langsam hineingewachsen in seine eigenen elektronischen Wahrheiten, könnte man fast sagen, nämlich der extremen Verschaltbarkeit, Vernetzbarkeit von Kommentaren aller Art, von Musik, von Ton, also Musik von Sprache, von Nachricht und Werbung, von Unterhaltung und Ernst und so weiter, im Austausch mit den Hörern, die das hören. Ich meine, wir erinnern uns alle an die große These von Bertolt Brecht, der sich anhand des Radios in den 20er Jahren vorgestellt hat, dass bereits so etwas entstehen könnte wie das, was wir im Internet dann erst erlebt haben, nämlich Redakteure, die mit Mikrofon in der Hand durch die Straßen der Stadt laufen und den Bürger fragen, was er zu allen möglichen Sachverhalten der Welt sich denkt. Ja, genau. Und es sofort über den Äther geht. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, das Philosophiemagazin Sein und Streit. Und wir sind mitten im Gespräch über die Digitalisierung mit Dirk Becker, dem Soziologen, der gerade ein Buch veröffentlicht hat mit dem schönen Titel 4.0 oder Die Lücke, die der Rechner lässt. Der zweite Teil des Gesprächs bezieht sich auf eine These, die die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann kürzlich in der Frankfurter Paulskirche formuliert hat. Und zwar so. Während das Druckzeitalter und die analoge Fotografie noch auf Werte wie Wahrheit, Überprüfbarkeit, Evidenz geeicht waren, ist im digitalen Zeitalter der Datenmanipulation Tür und Tor geöffnet. Im April dieses Jahres zeigte ein Google-Mitarbeiter ein Video, auf dem Obama sagte, was er nie gesagt hat, aber täuschend echt hervorbringt, angeglichen an dessen lebendige Mimik. Bald wird man buchstäblich jedem alles in den Mund legen können und keiner kann mehr beurteilen, wer der Urheber eines Ausspruchs oder einer Meinung in Wirklichkeit ist. Wenn Sie diese These hören, die von der Datenmanipulation unter digitalen Bedingungen der Gegenwart, Dirk Becker, teilen Sie diese These? Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die zunächst mal zutrifft, die man nur teilen kann, die aber so ein paar Aspekte hat, die ich dann nicht teilen würde. Erstens glaube ich nicht, dass man das Phänomen der Fake News als derartig neu beschreiben kann. Wir hatten im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, man denke nur an die Dreyfus-Affäre, Skandale, von denen man nie genau wusste, was da Fake News und was da Wahrheit ist. Das Wort der Fama, des Gerüchts, ist ein uraltes Wort, das die Römer und die Griechen bereits beschäftigt hat, von dem man bei Homer, bei Herodot und so weiter nachlesen kann, dass das Gerücht, also die vermutet wahre, aber möglicherweise falsche Nachricht, ja, natürlich zum Ausbrechen von Kriegen führen kann, weil es die Leute erregt hat, weil sie wütend wurden und weil sie zu ihren Waffen gegriffen haben, wenn die Gelegenheit sich bot und ins Feld gezogen sind. Man kann aber argumentieren, dass es heute viel, viel schneller geht, eben durch diese Smartphones, in denen ich ein Bild auf Instagram ganz, ganz schnell bearbeiten kann. Oder anderes Beispiel, das politisch relevant gewesen ist vor wenigen Wochen, Monaten. Kleiner Film aus Chemnitz kursiert in der Welt und niemand weiß so genau, ob der nun bearbeitet ist oder nicht. Und das wird dann innerhalb kürzester Zeit zu einer politischen Frage, ob es sich um das Original handelt oder nicht, ob es sich um Fake handelt oder nicht. Ja, es geht schneller und es kann auch schneller wieder korrigiert werden. Das in meinen Augen interessante Phänomen ist, wie entstehen diese Blasen von Leuten, von Gruppen, von Milieus, von mir aus von Netzwerken, in denen die Fake News als solche fast um jeden Preis geglaubt werden sollen und wollen. Da wird es, glaube ich, interessant, weil da kann man sagen, haben wir ein doppeltes Phänomen. Die eine Seite des Phänomens, oder besser gesagt zwei Seiten eines Phänomens. Die eine Seite ist die Überforderung durch die Vielfalt an Informationen, die man durch ein, ich sage mal, gelassenes Erkunden des Netzwerkes erleben kann. Die Überforderung dadurch, ständig mit Informationen konfrontiert zu sein, die sich widersprechen, von denen man nicht weiß, wer sie in die Welt gesetzt hat, die man sich selbst kontrollieren kann und die von daher den Eindruck erwecken, man ist irgendwie alleine gelassen mit seiner eigenen Überforderung und stürzt sich deswegen, je nachdem wie groß der Druck ist, je nachdem wie groß die Not ist des Verstehen-Wollens oder des Nicht-mehr-Verstehen-Könnens, stürzt sich deswegen in das, was man immer schon mal gerne glauben wollte. Ja, es gibt von William James, Grundlagenwerk der Psychologie, von William James, ja, 1890, den schönen Satz. Der Bruder von Henry James. William James ist der Mitbegründer der pragmatistischen Psychologie. Gibt es den schönen Satz: Wir würden als Menschen alles glauben, wenn wir nur könnten. Und diese Blasen, die sich um Fake News herum bilden, sind Milieus von Leuten, die das gerne glauben wollen, was sie glauben wollen, weil sie diese Fake News als Einwand gegen eine Welt, die sie nicht mehr begreifen können und auch nicht mehr begreifen wollen, kultivieren können im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, all diese Worte wie Lügenpresse und Elite und was da alles im Schwange ist, sind ja Worte, die beschreiben, dass man mit den Diskursen, mit denen die Gesellschaft im modernen Modus einer vernünftigen Öffentlichkeit sich selbst informiert, überfordert ist. Man ist überfordert, weil man nicht mehr die Arbeit findet, die man sucht. Man ist überfordert, weil man nicht mehr mit einer Bevölkerung zu tun hat, die man, was weiß ich, für homogen halten kann oder sonst etwas und kippt zurück. Ich plakatiere bewusst oder bin bewusst plakativ, kippt zurück in die Pflege von Fake News, ja, die im Wesentlichen davon lebt, nicht, dass man sie selber glaubt, sondern dass sie von anderen geglaubt, also geteilt wird. Hängt damit auch ein anderes Urteil über den gegenwärtigen Zustand der digitalisierten Öffentlichkeit zusammen, nämlich, dass die zu Hysterie neigt, also dass es zu schnell zu hoch dreht und so weiter? Ich denke schon, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie weit diese Hysterie nicht eine Fremdbeschreibung ist. Also wir erleben das ja an unseren eigenen, ich beispielsweise an meinen E-Mail-Aktivitäten oder Twitter-Aktivitäten. Dieses Leben in einer Welt der digitalen Apparate, der elektronischen Medien, ist ein Leben, das den Dauerkontakt ermöglicht, zum Teil auch erzwingt und von uns nur, und das ist mir wichtig, von uns nur kontrolliert werden kann, wenn wir den Dauerkontakt nach unserem eigenen Rhythmus mitmachen. Was die einen als Hysterie beschreiben, das dauernde Antippen der eigenen Smartphone-Oberfläche, ja, ist für die anderen eine beruhigende Maßnahme des Feststellens des Umstandes, ist jetzt nichts Entscheidendes passiert. Alle Familienmitglieder bewegen sich in ihren gewohnten Umständen, in den Behörden, in den Sekretariaten der eigenen Behörde, ist alles gut. Ja? Und man kann sich wieder den analogen Aktivitäten zuwenden, denen man sich zuwendet. Sprich, wir sind einerseits, das muss man auch sagen, wir sind einerseits fasziniert davon, wie schnell wir uns in der Familie und im Beruf miteinander vernetzen können. Und versuchen andererseits die Möglichkeit der raschen Vernetzung auf Abstand zu halten, indem wir uns dessen vergewissern, dass nichts Beunruhigendes passiert ist. Das können wir nur, indem wir unsere Smartphones abrufen und dann wieder unseren gängigen Aktivitäten nachgehen. Das klingt jetzt wie eine empathische, eine einfühlsame Beschreibung oder Erklärung dafür, was andere Leute als Smartphone-Sucht beklagen. Sie erklären, warum ich ständig in mein Telefon gucke. Ja, also für diese Beschreibung kann ich nichts. Sie ist nicht von mir. Wahrscheinlich bin ich selber süchtig. Ja, die Süchtigen, sie erkennen ja nicht, dass sie es sind. Solange man glaubt, dass man die Dinge im Griff hat, also die Kontrolle hat, hält man sich ja für frei von den schädlichen Effekten, wobei genau das der Einstieg in die Droge ist. Ja, das wissen wir seit Bateson, der das am Beispiel des Alkohols beschrieben kann. Ja, wenn jemand vor einem Glas Alkohol sitzt und sagt, ich kann dich trinken, weil du wirst mir nichts anhaben und es dann trinkt, wird man eben auf diese Art und Weise zum Alkoholiker. Ja. Weil es also, immer so weitergeht. Weil es dann so weitergeht. Ne? Also für diese Beschreibung kann ich nichts. Ich teile sie, ich kann sie akzeptieren. Mir fällt nur auf, dass sie oft eingehängt wird in die parallel laufende Beschreibung der Banalität der ausgetauschten Nachrichten. stehe gerade auf dem Broadway, esse einen Hotdog. Mhm. Wen interessiert das? Ist dann sofort die Frage der Hysterie und Suchtbeschreiber. Und die berühmten Speisen, die man auf den sozialen Netzwerken austauscht. Genau, diese Fotos des eigenen. Fotos von Spaghetti. Gut, das stört mich zuweilen auch, muss ich zugeben. Aber immerhin, es ist in dieser nervös gewordenen oder immer schon nervös gewesenen Welt eine wunderbare kleine Nachricht, die anderen sagt, ich bin noch da, ich interessiere mich für das, was ihr treibt. Ich glaube auch, dass ihr euch für das interessiert, was ich treibe. Ich schicke euch dieses Foto und jetzt esse ich weiter. Ja, so. Und das ist, ich sage das nochmal, eine beruhigende Form der Vernetzung im beunruhigenden Medium des Computers. Und wenn man jetzt noch einmal fragt, wie man unter solchen Bedingungen eine funktionierende Öffentlichkeit zustande bringen will, wie soll das gehen? Also eine Öffentlichkeit, die unter diesen Bedingungen, so wie auch Sie gerade gesagt haben, anfällig ist für Fälschungen oder für Fake, anfällig ist für Hysterie und anfällig für, wie soll ich sagen, also für banale Dinge, die süchtig machen können. Ich glaube, es hilft, den Singular zu vergessen. Nicht von der Öffentlichkeit im Singular, sondern von den Öffentlichkeiten zu sprechen und dann zu sehen, dass es politische Öffentlichkeiten, ästhetische Öffentlichkeiten, Bildungsöffentlichkeiten, religiöse Öffentlichkeiten, sogar Öffentlichkeiten für das Rechtssystem, habe ich mir sagen lassen, gehöre ich jetzt nicht dazu, gibt. Das heißt, dass die Leute ziemlich genau wissen, wofür sie sich interessieren und dann immer in der Lage sind, solange man nicht in diesem Zustand der Bedrohung und Überforderung operiert, immer in der Lage sind, hin und her zu switchen zwischen dem, was man gerade tut und dem, was man nicht tut, um zu gucken, was taugt das noch, was ich gerade tue. Also ich würde von den Öffentlichkeiten im Plural reden und dann finde ich es interessant, wie das übrigens der Soziologe Gabriel Tarde bereits um 1910 gemacht hat, finde ich interessant, darauf zu schauen, in welchem Rückkopplungsprozedere sich das eigentliche Publikum, also die Teilöffentlichkeit, wenn Sie so wollen, und die jeweiligen Lieferanten von Meinungen, also ein Theater oder eine Partei oder eine Kirche oder eine Universität oder sonst ein Sender von Informationen bewegen, nämlich in einer Rückkopplung, die sehr eng ist und die sich gegenseitig laufend daraufhin kontrolliert, was ist interessant, was ist kontrollierbar, was führt weiter, was ist Unterhaltung, was ist Werbung, was ist möglicherweise eine Nachricht, die in der Tat vieles zu verändern droht oder erlaubt oder verspricht. Ja, sodass ich letztlich nicht dieser einen Öffentlichkeit nachgehe, die dann stellvertretend für die gesamte Gesellschaft die Vernunft dieser Gesellschaft zu entwickeln hat, wie man das bei Habermas nachlesen kann, sondern den vielen Öffentlichkeiten eher über den Weg traue, die durchaus unvernünftig ihren jeweiligen Interessen folgen und sich wechselseitig hochschaukeln, aber auch wieder bremsen und dämpfen können. Und dann wird trotzdem eine funktionierende Serie von oder Ensemble von Öffentlichkeiten daraus. Funktionierend nur in dem Sinne, dass es die gibt, aber ob die irgendeinen positiven Beitrag zu irgendetwas leisten, außer die Aufmerksamkeit zu bündeln, würde ich jetzt nicht behaupten. Ihre Perspektive ist auch davon geprägt, zumindest eingangs in Ihrem Buch legen Sie ausdrücklich nochmal Wert darauf, dass Digitalisierung der Gesellschaft, dass dieser Ausdruck Digitalisierung der Gesellschaft in zwei Richtungen funktioniert. Die Gesellschaft wird digitalisiert und die Digitalisierung wird vergesellschaftet, könnte man sagen. Die Gesellschaft ist der Akteur der Digitalisierung. Jeder digitale Apparat muss ja eingerichtet werden. Es gibt diese wunderbare Geschichte, dass in den Krankenhäusern dieser Welt der Computer 40 Jahre gebraucht hat, um aus den Kellern der Rechenzentren sich raufzuarbeiten bis an das Bett des Patienten. 40 Jahre. Ja? Das heißt, es gibt einen Akteur, der sich dafür interessiert, den Computer einzusetzen. Und gleichzeitig, das zeigt dieselbe Geschichte, ist der Computer das Medium, das die Gesellschaft, jetzt im Genitivus Objektivus, die Gesellschaft digitalisiert. Damit letztlich, wenn man das beides zusammenzieht, digitalisiert die Gesellschaft sich selbst. Wir haben also jede Form von Kontrolle. Obwohl wir gleichzeitig darüber reden. Wir im Sinne von wir Menschen. Wir Menschen in dieser Gesellschaft. Obwohl wir gleichzeitig zu Recht darüber reden, dass die Computer zunehmend kontrollieren, wie wir mit den Computern umgehen. Das würde ich mir wünschen, könnten Sie jetzt noch mal ein bisschen ausführen, insbesondere wenn Sie noch mal an den Untertitel Ihres Buches denken, der so poetisch klingt, die Lücke, die der Rechner lässt, eine Anspielung unter anderem an Alexander Kluge, die Lücke, die der Teufel lässt. Ja, also hier ist der Teufel der Rechner. Was ist denn die Lücke, die der Rechner lässt? Die Lücke, die der Rechner lässt, ist die Lücke, in der die Gesellschaft mit ihren überlieferten Formen von Politik und Wirtschaft und Recht und Religion und so weiter und Familie mit ihren überlieferten Formen versucht, diese überlieferten Formen sei es zu bewahren, sei es zu verändern, zugunsten eines Lebens in und mit dem Computer. Das heißt, jetzt auf Deutsch gesagt, keine einzige Software, kein einziger Algorithmus kann uns sagen, wie Wirtschaft oder Politik oder Familie zu funktionieren hat, sondern alle diese digitalen Apparate und elektronischen Medien müssen darauf warten, dass irgendjemand und irgendetwas in der Gesellschaft eine Idee dazu hat, wie man damit umgehen kann und wozu man das gebrauchen kann. Ist das nochmal so ein kleiner Appell an sowas wie menschliche Freiheit, Handlungsfähigkeit? Ja, wenn man so will, aber so emphatisch würde ich gar nicht werden wollen, weil diese Freiheit ja begrenzt ist durch die Möglichkeiten, die dann in der Technik auch weitgehend vorreguliert sind. Also die Lücke, die der Rechner lässt, ist nicht riesengroß. Die Lücke, die der Rechner lässt, ist nur die Lücke der Gestaltung von bestimmten Softwarepaketen und der Verwendung von diesen Softwarepaketen. Die Lücke, die der Rechner lässt, ist nicht die Frage, kann ich dem Computer noch ausweichen? Das geht nicht mehr. Also es gibt sie, die Lücke, die der Rechner lässt, aber um die Rechner selbst kommen wir nicht herum. Wer Dirk Beckers Überlegungen zum Digitalen ganz folgen will, der sollte in sein neues Buch schauen, der Titel 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. Und das Ganze ist erschienen im Merve Verlag.